Feken brabbeln die Lippen des alten Mannes, als ihm die Schwester die Bettpfanne unterschiebt. Feken lallt die Zunge des alten Mannes, als die Ärztin mit der Thrombosespritze hereinkommt. Feken krächzt der Kehlkopf des alten Mannes, als die Stimme der glücklichen Hausfrau aus dem Fernseher tönt. Feken rasselt die Luftröhre des alten Mannes, als er aus dem Zimmer geschoben wird. »Die geben nie auf«, sagt die Schwester zur Hilfsschwester auf der Station. »Bis zum Schluss nicht.«